ganze Zeit lang. Wir wollen ja gar nicht mehr. Stopp, wir halten die Zeit an. Stopp, und wenn's funktioniert, dann hoffen wir, dass die Zeit heut nicht allzu schnell vergeht. Es gibt im Leben Momente, die sollten nie vergehen. Da wäre uns am liebsten, die Uhren blieben stehen. Das sind so Augenblicke, die uns so sehr erfreuen. Drum fangen wir gemeinsam jetzt einen solchen ein. Stopp, wir halten die Zeit an. Stopp, dies ist gar nicht schwer. Vielleicht gelingt's uns eine Zeit lang. Wir wollen ja gar nicht mehr. Stopp, wir halten die Zeit an. Stopp, und wenn's funktioniert, dann hoffen wir, dass die Zeit heut nicht allzu schnell vergeht. Es gibt im Leben Minuten, die haben am besonderen Wert. Würde der Zeiger stehen bleiben, dann wäre es nicht verkehrt. Die sind so Augenblicke, die uns so sehr erfreuen. Drum fangen wir gemeinsam jetzt einen solchen ein. Stopp, wir halten die Zeit an. Stopp, dies ist gar nicht schwer. Vielleicht gelingt's uns eine Zeit lang. Wir wollen ja gar nicht mehr. Stopp, wir halten die Zeit an. Stopp, und wenn's funktioniert, dann hoffen wir, dass die Zeit heilt.